Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, guten Tag. Wir haben was Neues. Cassis Garage. Wieder meine, ne? Der Kollege, ja, wir können auch meine machen, aber da steht nur ein Fahrzeug drin. Beziehungsweise noch nicht mal, ich habe ja gar keine. Was hast du denn? Ja. Hast du so mit so einem Schwingtor? Ja, genau. Ja? Nee, ich habe gar nicht. Aber du hast eine Scheunensituation, in der du Kraftfahrzeuge sammelst. Ja, furchtbar. Ja. Weißt du, wie viele du hast oder kannst du das nur schätzen? Also jetzt, wenn du mich spontan fragst, ich glaube, es ist über 20. Also seit 20 Sendungen haben wir jetzt vor uns. Vehikel. Ja, also das ist, ein paar sind ja auch doppelt und so. Die sind also nicht so, dass man... So zum Tauschen, so wie Glanzbildchen früher. es ist nicht so, dass man da jetzt reingeht, einen Schlüssel reinsteckt und losfährt. Ja. Schön wär's. Ich wollte gerade fragen, bedauerst du das? Ja. Jein, also ich habe ja mal, teilweise ist es wirklich schon sehr, sehr lange her, bewusst entschieden, dieses Auto, Vehikel, bedauernswerte Konstrukt eben aufzunehmen bei mir. Nee, es gab mal eine Zeit. Gibst du, du bist eigentlich so ein Automessi. Eigentlich bin ich ein Automessi, sagen viele, ja. Also du, inzwischen trete ich dieser Idee auch näher. Ich muss da mal, aber dieser berühmte Sammlerblues, ich kenne ganz viele Leute, die das auch so haben. Und das sind ja Boomer alles. Ja. Ja. Und die werden irgendwann mal ein Problem haben. Und ich arbeite mit meiner Tochter inzwischen auch daran, weil die sagt, Papa, mach was. Ich will den ganzen Schrott nicht erben. Ja? Das stimmt. Das ist ja auch irgendwie, das muss ja auch alles entsorgt werden, fachgerecht und so. Ich meine, da würde mir jetzt wirklich das Herz bluten. Ja, wenn dann kommt irgendeiner mit einem großen LKW an, reißt den Krempel raus, schmeißt den rein und dann kommt in die Schmelze. Also die Vorstellung, die macht mir Angst. Und deswegen muss ich vorher, also zu Lebzeiten, eine sinnvolle Verwertung finden. Das wird nicht leicht, oder? Das wird nicht leicht. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen. Naja, ich hatte jetzt die Hoffnung oder die naive Vorstellung, dass das alles Fahrzeuge sind, die auf irgendeine Art und Weise alt und oder begehrt sind. Sind sie ja. Ja, natürlich. Für dich begehrt, aber nee, auch sonst. Es gab mal eine Zeit, die ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her. Da wurden mir per Mail oder telefonisch Autos angeboten. Ja. Dann klingelt das Telefon und dann sagte der am anderen Ende, sagen Sie mal, Herr Kessler, wollen Sie eine S-Klasse haben, ein W116? W116 ist welcher? Das ist die erste wahre S-Klasse. Nicht? Also der Barockengel. Also es gab eine S-Klasse, das war so praktisch ein 123er mit Doppelstoßstange. Genau, das ist der parallel zum 123er gebaut wurde. Also in der Zeit zwischen 1972 und 1980. Okay. Das war der W116. Mhm. Den gab es als 280S, als 280SE, als 350SE, als 450SE und als 450SE 6.9. Und in den USA gab es den sogar als SD, ne? Genau, da hatte der den 617A. A für aufgeladen, Turbolader. Okay, aber das war noch die Zeit, als hinten Turbodiesel ausgeschrieben auf den Autos stand. Das war beim 300 TD, da stand es drauf. Ich weiß nicht, ob es bei der S-Klasse, da stand glaube ich nur 300 SD drauf. Okay. Den gab es ja nur als Turbodiesel. Okay, also der fragt, das war so einer, da kam eben so ein Anruf und dann, ach, eigentlich will ich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe ja auch schon einen und ich baue, obwohl, dann sagte der, da ist ja noch ein zweiter dabei, der ist allerdings schon auseinandergenommen, also für Ersatzteile. Und dachte, Ersatzteile sind immer gut. Naja, am Ende habe ich mich dann breitschlagen lassen, als ich den Motor dieses Autos sah. Ja, aber das ist ein Auto, das erzähle ich später nochmal. Ja. Okay. Ich glaube, der ist jetzt nicht der Richtige. Als Debüt reden wir über eine andere S-Klasse. Genau, und zwar eine, die ich auf dem Zahnarztstuhl sitzend geschenkt bekam. Es ist ein Fahrzeug, das du immer die Tirpitz-Klasse nennst. Ja. Tirpitz, was war so ein Schlachtschiff, oder? Ja, das war mit der Bismarck zusammen, also so ein Überschwer, also so ein Schlachtschiff eben. Ja, okay. Das ist ja das Größte, was die deutsche Kriegsmarine damals zu bieten hatte. Okay. Ja, und also wirklich quasi horizontverdunkelnd. So, die ja? Tirpitz-Klasse ist dann ein W140. W140. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist das für eine S-Klasse? Wer alt genug ist, erinnert sich möglicherweise dran. Es gab dann irgendwann von Mercedes-Benz eine S-Klasse, die war erstens zu breit, um auf dem Autoreisezug befördert werden zu können. Unten. Ah, unten, oben ging. Oben ging, okay. Und zweitens, so unübersichtlich, dass, wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat, hinten zwei verchromte Peilstäbe aus dem Kofferraum rausgefahren sind, um die Ecken des Fahrzeugs zu markieren. Genau, damals gab es nämlich noch keine Pieper. Total faszinierend. Obwohl der Vorgänger dieser W140 S-Klasse war ja noch eine Heckflosse. Ja. Ja. Und die Heckflossen damals im Mercedes-Jargon waren ja auch Peilkanten. Ach komm. Da konnte man nämlich vom Fahrersitz aus, konnte man die Ecke der Heckflosse sehen und wusste dann wenigstens so ungefähr, wo das Auto zu Ende ist. Ja. Beim Einparken. Hat nichts daran geändert, dass mein Freund Marc seinen total restaurierten S220 war das, glaube ich, vorwärts in den Wald geschottert hat. Tja, vorne waren eben keine Peilkanten. Das war ein so schrecklicher Tag. Naja, furchtbar. Komm, also sie hatten aber viel Geld und haben den dann reparieren lassen. Weil ja, wahrscheinlich. Genau wie bei der Paris-Dakar, nicht? Als Jochen Maas beim SLC auf irgendeinem verdeckten Steinbrocken die Hinterachse rausriss. Ja, und nun, Herr Maas? Naja, wir bauen gerade eine neue ein. Ne? In der Wüste. Auch eine andere Geschichte. So, die Tirpitz-Klasse. Was ist das für ein Auto? Also das ist der W140 sollte seinerzeit ohne Rücksicht auf irgendwelche Budgets oder technische Grenzen das beste Auto der Welt werden. Ist Ihnen das gelungen? Das ist Ihnen damals auf jeden Fall gelungen. Ja, die Kiste ist zwar riesengroß und war damals die Verkörperung der, naja, elitären Arroganz der deutschen Oberschicht. Ja. Das war der erste Mercedes mit tatsächlich eingebauter Vorfahrt. Der auf jeden Fall. Ja. Ja. Damals Werner Niefer hieß da der Boss, der da für die Pkw bei Mercedes verantwortlich war. Der wird auch mal als Werner Niefer Mercedes, wird der immer gerne hingestellt, weil der war auch einer, der das auch nach außen so trug, als die damals vorgestellt wurde, die Kiste. Da haben alle gesagt, um Gottes Willen, was für ein Titan von Auto. Das war nicht beliebt, das Ding. Ne? Ich meine, mich zu erinnern, dass so in der Presse und in der Öffentlichkeit, das war alles irgendwie, alle haben gesagt, das ist zu viel, das ist irgendwo, nicht, ja, na, das ist nicht war, die Bonner Republik. Heute würde man sagen, es war einfach nicht PC. Selbst damals nicht. Ja? Das war ja die Zeit unmittelbar nach der Wende, nach der, also BRD, also Bundesrepublik und DDR gingen zusammen. Die Entwicklung zusammen. Ist ja wahrscheinlich schon älter gewesen, oder? Die Entwicklung, die setzte ja schon ein, als der 126er noch im vollen Saft war. Ne? Ja. Also da wurde wirklich... Da wurden alle Register gezogen. Den 126, also den Vorgänger davon, den gab es halt, das war ja so ein Coupé-artige, also. Naja, also das war ein sehr Bruno Sacco-Design. Ja. Nee. War das eigentlich? Doch, war auch. Genau wie der 140er übrigens auch. Der war ja auch ein Bruno Sacco-Entwurf. Der war aber viel gefälliger, zierlicher. Zierlicher, aber das fand ich ganz schön, weil das hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre er so wie die TARDIS. It's bigger on the inside. Du hast diese S-Klasse von außen gesehen und gesagt, okay, es ist ein großes Auto, aber das ist jetzt nicht so ein großes, luxuriöses Ding, bis du drin gesessen hast und dann gemerkt hast, so, fuck, was ist denn hier passiert? Naja, es war natürlich trotzdem Mercedes, nicht? Ja. Aber eigentlich war es nur eine sehr, sehr weit gediente Modellpflege des 116ers, wenn man es genau nimmt. Also die haben ja auch sehr viele Komponenten und konstruktive Details. Der 116er nochmal war die S-Klasse, war die so aussah wie ein 123er. Ja, genau, der war Rockengel. Ja, genau. Das war die erste S-Klasse, ne? Der 140er war die dritte. So, also der 140. Genau, W140. Übrigens quasi die technische Basis des Maybach, den es ja zur gleichen Zeit auch gab. Das war der W240. Den Maybach haben sie zur gleichen Zeit gebaut? Länger dann, aber... Okay, ich habe das Gefühl, dass der Maybach so ein Ding aus den 2000er Jahren oder sowas ist. Naja, bis, warte mal, 91, der ging ja bis 98 wurde der W 140 gebaut und der Maybach eben noch ein bisschen länger. Okay. Also der blieb dann so. Das war ja, also noch größer wurde die S-Klasse ja nicht. Danach kam dann der W220, also nicht etwa der W150 oder so, sondern der W220. Das war die Schrempzeit, als Schremp eben da die Geschicke leitete und eine Katastrophe. qualitativ, also ein, qualitativ eine Katastrophe, dieses Auto. Ja. Das ist die Chrysler-Zeit, ne? Ja, Daimler-Chrysler, genau, ja, genau. Also das war wirklich ein Auto, was zwar auch wunderbar fuhr, aber die Verarbeitungsqualität, also es schüttelt einen. Ne? Wir sind beim besten Auto der Welt. Ja, wann haben die angefangen, den zu entwickeln? Na, irgendwann Anfang der 80er müssen sie den entwickelt haben. Also man geht ja mal davon aus, so ein Auto wird, naja, bei Mercedes in diesem Falle eben 10 Jahre gebaut. Der 126er, der kam 1980 raus und 1991 wurde der W140 präsentiert. Nicht? Das heißt, sie haben wahrscheinlich dann mit Markteinführung des einen angefangen, die nächste Generation sich zu überlegen. Kurze Zeit später. Und das war ja wirklich ein, da wurde ja vom weißen Blatt Papier ausgegangen, weil der 140er mit dem 126er nichts mehr gemein hatte. Nicht? Also die Motoren nicht, die Getriebe nicht, nichts mehr. Also der war wirklich ein ganz neues Auto. Und der sollte eben, ja, wie ich ja schon gesagt habe, das beste Auto der Welt sein. Und er sollte vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es von Anfang an schon klar war, aber gegen V12 von BMW anstinken können. Denn BMW hatte ja seinerzeit schon 750er war das, ne? Genau, der 750er hatte damals schon einen V12-Motor und die S-Klasse eben nicht. Der größte, den es damals gab, war der 560er als 126er, also vor dem W140. Ein fantastisches Auto, aber 560 SEC, erinnere ich mich. Ja. Gab's auch, das war die Coupé-Variante des 126er. Und damals gewann BMW plötzlich Kunden. Ja. Vorher hieß es ja, naja, BMW, tolle Autos, fahrdynamisch, aber ist eben kein Mercedes. Ne? Ja, und ja, plötzlich änderte sich da was. Und da sagten dann die Chefs in Stuttgart, so, wir müssen jetzt mal ein Schüppchen auflegen und haben dann die Ingenieure die Spur geschickt und sagt, Jungs, macht mal. Jetzt hier einfach was, was ihr so drauf habt. Und daraus wurde eben dann die Tirpitz-Klasse. Ne? So. Das ist ja die gleiche, also der hat ja stattgefunden zur Zeit auch des W124. Und der W124 ist ja so zumindest in meiner Wahrnehmung der letzte Mercedes gewesen, der auf Haltbarkeit gebaut wurde und nicht auf Generationswechsel nach x Jahren. Ja, genau. Also der hatte also, dann am Ende, hatte er dann natürlich, dann machte sich Daimler Chrysler schon bemerkbar. Okay. Also die letzten Baujahre des 124ers, die waren ja auch schon so ein bisschen. Aber war dieser Geist der Haltbarkeit, der im 124er, ja, dann in meiner Wahrnehmung ist es wirklich so, dass ich im 124er die deutsche Automobilbaukunst für die Ewigkeit manifestiert hat irgendwie. Also da ist alles dick und satt und fest und geht ja, kaputt aber und die noch, Lüftung geht immer. Noch besser ist der 190e, also der W201, weil der 124er ist ja quasi nur eine XXL-Variante vom 190e. Also der ist ja technisch sehr weitgehend identisch, ja, aber eben 350 Kilo schwerer und da ist die Haltbarkeit ist ja, dann eben eher begrenzt. Ja, okay, aber der 190 hat ja auch, also ich meine auch wirklich so Sachen wie Türschaden und sowas, was heutzutage zwar geil klingt, aber wahrscheinlich, weil der Klang designt ist und damals hat es geil geklungen, weil es halt so stabil war. Das ist ja eine Vorstellung davon. Das war schon früher. Aber dieser 124 und der 119, die haben ja keine Zapfenschlösser mehr. Das hatte der 126er noch und der 123er, die berühmten Zapfenschlösser. Ja, die diese Klemmerchen drüber gingen. Nee, da war eben so ein Konus, der da einrastete und dadurch die Tür perfekt positionierte und aber leicht zu öffnen war, auch wenn alles verzogen war. Ja. Auch wenn im Unfall der Türrahmen völlig verzogen war, man kriegte das Schloss noch auf. Das Schloss selber hat nicht blockiert. Ja. Also ein wesentlicher Sicherheitsaspekt wurde später weggespart, nicht? Also aber bei späteren dieser Haltbarkeits- und Soliditätsgeist, ist der in den 140er noch eingeflossen? Du musst mal mit einem fahren. Ja, also da bin ich noch nie. Der 140er hatte also zum Beispiel eine Zuziehhilfe. Ist deiner zugelassen? Nein. Das ist schade. Die Geschichte kommt ja von dem noch. Nicht? Okay. Kommt ja gleich. Okay. Der 140er hatte eine Zuziehhilfe, die es beim 124er beim Kombi gab, an der Heckklappe. Ja, ja, da konntest du eben die Heckklappe. Das erste war an meinem 124er kaputt. Naja, weil die alle zugeknallt haben. Du musstest die Tür ja nur lose auflegen. Nee, als ich den gekriegt habe, hat das noch funktioniert und zwar ungefähr 30 Mal. Und dann hat es einfach aufgehört zu funktionieren. Okay, musstest du also doch zuknallen. Ja. Und das hat eben der 140er hat es auch bei den normalen Türen. Und dadurch konntest du die Tür immer ganz, also beinahe geräuschlos schließen. Ja. Ja, und Geräusch ist auch so ein wichtiger Punkt. Der hat ja doppelt verglaste Scheiben, der 140er. Also nicht Verbundglas, was ja auch doppelt verglast ist irgendwie, ja, sondern ernsthaft doppelt. Ja, also, genau, da ist also ein Luft wie zu Hause. Oder ja, genau, wie ein Isolierglas. Und entsprechend ruhig ist es in der Kiste. Wenn man in einem 140er fährt, man hört nichts. Also ähnlich wie heute bei einem Elektroauto. Ja. Ja, und dann eben Tirpitz-Klasse, wenn man jetzt versucht, der Beifahrerin oder dem Beifahrer die Tür zu öffnen vom Fahrersitz aus, man kommt gar nicht ran. Gibt's da keinen Knopf? Naja, man macht doch freundlicherweise die Tür auf. Ja, ja, aber muss halt aussteigen und hinten rumrennen. Na, dann, ja, genau, das müsste man machen. Also wenn da jemand einsteigen will, der die Hände voll hat und man will die Tür öffnen, man kommt fast nicht ran. Es gibt keinen Schalter, wo du einfach sagst, klick und dann geht die Tür auf. Nein, das gibt es nun auch nicht. Ne? Also das haben ja so moderne Kastenwagen mit den Schiebetüren. Also, ja, ja, und was da alles kaputt gehen kann. Ich wage nicht dran zu denken, ja. Okay, also der W140, den ich habe, der ist ein 400 SE. Der heißt auch wirklich noch 400 SE. Später erst hieß er dann S400. Mhm. Ja, E, also Einspritzung hatten die alle. Ja. Ja, ja, aber noch nicht so lange, dass man es halt noch draufschreiben konnte. Genau, also in meinem Fall, das ist ein sehr früher Baujahr 91, der kam ja 91 erst überhaupt in den Verkauf. Den kaufte der Vater meines Zahnarztes neu seinerzeit. Ich habe die Originalrechnung noch, 129.000 € kostete der Wagen. Euro, Mark. Mark. 129. Hast du mal gerechnet, was das heute, 100, also 129.000 Mark in Euro heute? Naja, ist ja. Götz, Rechercheauftrag, da gibt es bestimmt eine Rechenmaschine im Internet. Irgendwie 65.000 € die Zahl. Nein, die Zahl funktioniert nicht. Das muss ja preisbereinigt. Von welchem Jahr reden wir? 1991, 130.000 €. Was ist das heute? Genau, 130.000 Mark heute in Euro. Genau. Das inflationsbereinigt und so weiter. Naja, mal gucken. Also um mal so einen Wert hinzukriegen. Aber ich meine, man muss sich einfach nur mal vorstellen, 130.000 € hat damals der Vorstandsvorsitzende von irgendeiner Firma verdient. Mark, 139.000 Mark. Ja, also im Monat oder was? Weiß ich gar nicht, ich überlege gerade. Also, du, da wäre ich jetzt vorsichtig. Ja, ich wäre auch vorsichtig, aber das ist halt mehr als ein Jahresgehalt. Eine unvorstellbare Masse Geld. Ja, das ist irre. Wenn damals einer gesagt hätte, ich habe mir gerade für 130.000 € Marken Auto gekauft, geht's noch. Ja. Ja, da kauft man Eigentumswohnungen, nicht? Ja, ungefähr zu der Zeit haben meine Eltern das Haus gekauft, in dem sie jetzt leben, und das hatte um die 300.000 Mark gekostet, ein ganzes Haus, das nicht heute kaputt ist und ein H-Kennzeichen hat, sondern das steht immer noch. Genau. Genau. So, pass auf. Dieses Auto wurde eben, der Erstbesitzer war ein Arzt, also ein Doktor, Arzt, der sagte, also bei der Auswahl des Autos machte er kein Kreuz bei Klimaanlage. Die war damals nicht etwa serienmäßig drin, sondern musste gegen Aufpreis mitgekauft werden. Unvorstellbar heute, ne? Gibt's das? Dacia hat möglicherweise, wahrscheinlich hat selbst Dacia Klimaanlagen serienmäßig. Ich weiß auch nicht, sind die automatisch mit drin. Ja, ne? Damals aber nicht. Ja. Und der Herr Doktor sagte damals, also Klimaanlage kommt gar nicht in Frage. Ja, das zieht so über den Kopf, da kriegt man Migräne. Drei warmen Tage. Ja, genau, nehme ich nicht. Und ich möchte auch keine Lederpolster haben, denn die sind im Winter immer eiskalt. Ja, da holt mit kurzer Hose klebt das immer so. Und im Sommer verbrennt man sich daran die Oberschenkel. Nein. Ich nehme lieber Velour. Ja? Ja. Und Velour, also es gab damals ganz normal Stoff, Leder und Velour. Es gab Stoff, Leder und Staubfänger. Gut, das sagst du. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Velour. Ja, ist geil, aber es ist mal so staubig. Ja, aber man in der Kurve rutscht man darauf nicht so hin und her. Das gibt ja diesen Verzahnungseffekt. So, jetzt haben wir den Preis. 115.000 € heute. Also fast 1:1. Fast 1:1. Ja. Naja, gut. Aber heute hättest du Klimaanlage. Heute hättest du Klimaanlage. Pass auf, und diese Geschichte mit der also fehlenden Klimaanlage und dem Nichtvorhandensein von Ledersitzen, die hat dann viel, viel später noch also quasi eine dramatische Auswirkung gehabt. Ja, denn also erst fuhr der Herr Doktor den Wagen selbst, ja, über, weiß ich nicht, 180.000 Kilometer oder vielleicht 160.000. Dann starb er und sein Sohn, auch Mediziner, Zahnarzt, übernahm den Wagen. Der war damals nämlich noch in der Ausbildung und brauchte ein Auto. Ja, der Junge braucht ein Auto. Braucht ein Auto und nahm dann die alte Kutsche von Vater. Na, der ist ja sowieso schon uralt, den will ja auch keiner mehr haben. Da kriegt man ja nichts mehr für. Und nahm den und fuhr damit. Ja, war gut und fuhr also eine ganze Weile. Und ich lernte ihn dann auch kennen, mein Zahnarzt. Und viel später, also da kannten wir uns schon ein paar Jahre, saß ich mal wieder auf dem Stuhl, da musste wieder irgendwas saniert werden an meinen Zehen. Und er klagte mir sein Leid. Ja, du kennst doch hier Papas Auto. So, naja, diese alte S-Klasse. Ja, ja, ja. So, und was ist damit? Naja, der steht bei mir. Und so, ja, wie steht? Naja, der hat da so ein Problem, da ist immer die Batterie leer. Ja, das ist bei diesen Kisten, wenn die dann alt werden, irgendwo schaltet Kriegstrom. Dann Kriegstrom, da schaltet irgendein Steuergerät nicht ab, aber du, kann ich dir jetzt hier auch nicht sagen, was es genau ist. Da müsste man mal messen. Ja, na, ich habe ja auch hier schon so einen Bekannten, der macht auch mit Autos und der versucht da auch schon, der findet es nicht. Sprich doch mal mit dem. Na, das machte ich dann auch. Und er sagt, ach, hör mir auf, der hat ja alleine 3 Sicherungskästen und ich habe schon alle Sicherungen rausgenommen und die Batterie ist immer noch leer und man kommt auch so schlecht ran. Da ist also so ein riesiger 100-AH-Koffer hinten im Kofferraum. Ja, da muss man also den halben Kofferraum erstmal ausräumen und dann dieses tonnenschwere Ding da rauswuchten. Also ich weiß auch nicht. Ne? Der hat eine Starterbatterie, die so groß ist wie das, womit ich in meinem Bus hinten die Kühlbox betreibe, ist ja schlecht. Also so eine richtige Trekkerbatterie. Ja, nicht 95 so, Amperestunden habe ich da drin. Ja. So, naja, und dann sprach ich nochmal hier mit meinem Zahnarzt und ja, sagt er, und jetzt ist es so, guck mal, der steht da jetzt schon, stand unter so einer Linde vorm Haus. Und seine Frau, die guckt immer aus dem Küchenfenster und sagt, ey, diese Kiste, guck dir das an, wie der aussieht. Völlig verklebt, mit Lindenhonig, da klebt, also war richtig schwarz. Und also wenn der jetzt nicht wegkommt, ich lass den abholen. Ich lass mich scheiden. Ja, oder also es drohte jedenfalls da ein Ehekrach. Naja, und ich saß da wieder auf dem, und er bohrte da und hatte den Mund auf und konnte gar nichts sagen. Willst du den Wagen nicht haben? Und ja, irgendwas gesagt. Und du darfst ihn aber nicht schlachten. Das ist Papas Auto. Du musst mit dem Auto was machen. Naja, wir einigten uns am Ende darauf, dass ich sage, ja, okay, ich hole ihn erstmal ab. Ja, dachte mir, was kann ja nicht so schwer sein. Seitdem hat der Zahnarzt sich nie wieder bei dir gemeldet. Kann ja nicht so schwer sein. Ich fuhr also hin und baute erstmal die Batterie aus. Mhm. Ja, also womit war ich damals unterwegs? Mit einem Alpha 145, also mit einem relativ kleinen Auto. Also baute die Batterie aus und lud die in den Alpha. Der ging hinten in die Knie mit dem 100-AH-Koffer. Danach musste ich mich erstmal in die heiße Badewanne legen, weil irgendwie verzerrt, weil man das Ding aus dem Kofferraum raus. Und die habe ich dann erstmal aufgeladen, die Batterie. Und nach 2 Tagen war die dann auch voll. Wieder, also so, dass man sagen kann, okay, also wieder hingefahren, Batterie eingebaut, Pole angeschlossen, Zündschlüssel reingesteckt, gedreht, rum, sprang an. Also, was soll da sein? Nicht? Und was mir aber auffiel, war, dass in der Mittelkonsole so eine Handvoll Sicherungen lag. Ja. Ja, und diese in den Sicherungskasten. Ja, aber der war leer. Also der Sicherungskasten, der im Heckkofferraum direkt über der Batterie war, also ein ziemlich großes Ding, da war keine Sicherung mehr drin. Weil natürlich der Autospezialist dachte, na ja, klar, Batterie, Sicherungskasten, da wird's dran liegen. Erstmal alle Sicherungen raus, ne? So, und ich fuhr den dann aus Berlin-Spandau zu mir nach Steglitz, den Wagen, und schon auf der Stadtautobahn gingen alle möglichen Lichter an. Und die Automatik schaltete auch komisch. Und ich erreichte also mit letzter Not den rettenden Hafen, also kam bei mir zu Hause an und maß dann mal Automatiköl nicht messbar und irgendwas tropfte vorne raus, Kühlwasser. Also nicht gut. Das erste, was ich machte, war den Ruhestrom messen. Ja, macht man dann immer. Irgendwas muss den Strom ja aus der Batterie saugen, hatte also alles ausgeschaltet, was gar nicht so einfach war. Ich musste die Klappe ja auflassen, um an die Batterie ranzukommen. Und da konnte man die Zentralverriegelung nicht so richtig abschalten. Das geht eben nur, wenn die Heckklappe zu ist. Ja, okay. Das ist auch so, die ist ja teilpneumatisch. Und wenn man die Zentralverriegelung öffnet, dann fährt an der Heckklappe so ein kleiner Griff raus. Damit man die dann noch So, naja, also ich kann ja heute nicht genau sagen, ob die Zentralverriegelungsfunktion nun auf oder zu war. Jedenfalls maß ich und da waren 3,5 Ampere Ruhestrom. 3,5 Ampere. Ziemlich viel. Ja, das ist mega viel. Damit lade ich meine 95 Amperestunden aus der Solarzelle. Mein Ladegerät hätte dagegen nicht anladen können. Ja. Ne? Also wäre trotzdem leer geworden, trotz angeschlossenem Ladegerät. Ich habe nur so ein kleines. Okay, also wieder abgeklemmt die Batterie und habe dann mich erstmal mit diesem Flüssigkeitsverlust beschäftigt, also kaufte ATF, habe dann die Automatik wieder Öl eingefüllt, was auch zunächst mal ganz gut ging und dachte so, jetzt überführe ich den mal in meine Halle. Mhm. Ja, so. Und kam aus Steglitz bis nach Kleinmachnow, da gingen wieder alle Lampen an, das kann doch gar nicht wahr sein. und fuhr an eine Tankstelle und kippte, wollte da Kühlwasser nachkippen in den, also in den Kühler, in den Vorratsbehälter. Alles, was ich oben reinkippte, lief direkt unten wieder raus. Ja. Der Kühler und damit auch leider Gottes der Automatikkühler, der in einem Teil ist, also das, da sind die, ist die Kühlwasserschlange fürs Wasser, ja, für das Kühlmittel des Motors und für das Automatiköl, ist in einem Gehäuse komplett durchgerottet. Naja, der war, wie passiert sowas? Der war zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, 25 Jahre alt, der Wagen. Okay, aber ich hätte jetzt erwartet, dass gerade sowas als letztes kaputt geht. Ja, gut, aber wenn man jetzt beispielsweise nie das Frostschutzmittel wechselt. Okay. Ja, da ist ja auch ein Korrosionsschutz drin. Ja. Und du hast verschiedene Materialien im Kühlkreislauf, die dann wieder so eine elektrochemische Spannungsreihe aufbauen. Also du hast elektrochemische Korrosion. Ja. Das heißt auf Deutsch, der Kühler war hin. Bloß an der Tankstelle konnte man keinen Kühler kaufen und ich hätte den da auch nicht auf dem Hof wechseln können. Also habe ich gesagt, du Jungs, ich habe hier einen Kühlerschaden, kann ich den mal einen Tag stehen lassen? Ja, ja. Aber morgen auch abholen? Ja, dann klar. Bin also dann von da aus weggefahren mit einem Freund, der mich abholte und sagte, jetzt brauchen wir erstmal einen Anhänger. 2,3 Tonnen. Ja, den Anhänger hätte man... Ziehst du halt auch nicht mit dem Golf. Ja, hätte man zur Not auch noch gekriegt, aber ich hatte kein Zugfahrzeug, was ja irgendwie ziehen konnte. Anhänger plus, also da brauchte man, weiß ich nicht, eine M-Klasse mit 3,5 Tonnen Anhängelast oder sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, ich mietete mir einen Abschleppwagen, einen richtig großen, ja, einen richtig großen. Konnte ich mieten, weil ich noch alten Führerschein, 7,5 Tonnen Zulassung habe. Bin also am nächsten Tag mit dem Ding da hingefahren, hab den aufgeladen, völlig problemlos, ja, und bin schön in den Süden gefahren und hab die Kiste da abgeladen. Und stellte ihn dann erstmal in die Halle. Erstmal, da steht er heute noch. Ja? Wann war das? Das ist schon eine Weile. Ich weiß nicht mehr genau wann. Ja, weil der hat, mein Zahnarztfreund hatte die Papiere auch nicht zur Hand. Also am Ende der Brief war weg. Ich hatte nur noch die Zulassung, also den Fahrzeugschein. Damals hieß er noch Fahrzeugschein, heute wäre es Zulassungsbescheinigung Teil 1. Und ich fing dann an, Teile zu recherchieren. Also Kühler gab es damals problemlos. Und dachte mir, ach, was soll ich die Kiste jetzt reparieren? Meine Hebebühne konnte damals sowieso nicht 2,3 Tonnen hochheben. Also die war ein bisschen klein. Jetzt inzwischen ist es besser. Und außerdem, der ist noch nicht Oldtimer. Lohnt sich einfach noch nicht. Warte ich mal noch ein bisschen. Ja. Und jetzt ist er ja inzwischen, heute ist 2022, jetzt ist er 31 Jahre alt. Also eigentlich könnte ich mit dem Ding jetzt fahren. Ja, aber nun. Wenn der Kühler in Ordnung wäre, naja, gut, oder ist aber noch mehr dran? Also was ist denn mit der Elektrik? Also du hast ja immer noch das Stromproblem, oder nicht? Genau, na, das kann man ja nur dann sinnvoll prüfen, wenn man damit fährt und vor allen Dingen, wenn alle Sicherungen wieder an der Stelle sind, wo sie reingehören. Gott sei Dank habe ich inzwischen auch externe Kompetenz, die können also sowohl die Elektronik auslesen, dieser sehr frühen, damals gab es ja noch keine OBD-Schnittstellen, ja, sondern das war eben noch der Mercedes, so ein Rundstecker. Und das gibt's aber inzwischen, also gibt's auch also muss man außerhalb der Mercedes-Händlerorganisation. Und ich bin aber noch nicht dran, Holger. Also das kommt wahrscheinlich in dem Augenblick, wo die neue Hebebühne installiert ist, die auch für diesen Sommer terminiert ist. Diese Peilstäbe hinten funktionieren pneumatisch. Pneumatisch sogar. Mhm. Ist das was überlebt sowas oder stirbt das dann irgendwann? Was da stirbt, sind die Kunststoff-Gummiverbindungen der Unterdruckverschlauchung. Ja. Die werden irgendwann mal undicht oder kriegen Marderbiss und so. Und das ist auch eine Wissenschaft für sich. Da musst du auch mit einer kleinen Unterdruckpumpe, musst du dann die verschiedenen Kreise der Unterdruckanlage dann eben abprüfen. Ja, und das funktioniert ja auch über Ventile, die teilweise elektrisch angesteuert werden. Also ist eine schöne Aufgabe und wie gesagt, die Kiste ist jetzt zwischen 30 Jahre alt oder über 30 Jahre alt. Die Informationen gibt es jetzt im Netz. Vor 10 Jahren war das noch nicht der Fall. Stimmt, das ist ja auch mal noch so ein Vorteil, ja. Ja, und inzwischen hat sich ja auch die Tirpitz-Klasse so ein bisschen gemausert. Als sie damals neu verkauft wurden, wie gesagt, kurz nach der Wende, gingen die zum großen Teil natürlich, wie fast immer bei den S-Klassen, erstmal in die Vorstandsetagen als Leasingautos. Und danach direkt nach St. Petersburg und Moskau. Ja. Also die blieben gar nicht mehr in Deutschland. Deswegen sind die heute relativ selten. 140, wann hast du den letzten 140 auf der Straße gesehen? Ist gar nicht so lange her, aber muss ich sagen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich ständig die Dinger sehe. Sehr rar. Ja, ich sehe also eher 124er. Ja. Als und 126er und 116er sieht man echt häufiger. Ja, ja, ja. Und die sind eben damals fast alle nach Moskau gegangen. Keine Ahnung, wer die da gefahren hat und was sie jetzt machen. Vielleicht kommen ja irgendwann mal wieder ein paar zurück, glaube ich aber nicht. Deswegen sind die nunmehr selten und damit plötzlich auch, insbesondere nachdem sie ja 30 Jahre und älter sind, auch in den Fokus der Oldtimer-Szene gerückt. Mhm. Und da gab es ja letztens so einen wunderbaren Artikel, da gibt's auch hier, wie heißt der nochmal, Alte Schule Podcast? Ja. Da gibt's eine Folge, wo ja, der Kollege redet mit drei Leuten, die sich so ein Ding gekauft haben mit 1 Million Kilometer. Aber eine legendäre Folge, habe ich letztes Mal in der Badewanne gehört. Ja. Unbedingt anhörenswert. Also das sollte man unbedingt mal machen. Und das zeigt natürlich, dass diese Autos, das war irgend so ein Blumenhändler, der den hatte, und der ist immer zu seinem Ferienhaus nach Spanien hin und her gefahren und hat den aber immer bei Mercedes, also immer pflegen lassen, also kompetent gepflegt. Und da sieht man mal, was diese Autos zu leisten vermögen. Ich glaube, der hat den ersten Motor noch drin, aber die zweite Automatik. Oh ja, gut. Ja. Kann man ja mit leben nach so einer Leistung. Genau, also gut. Vielleicht, manche Leute können sie auch selber wechseln. Die Dinger waren ja noch verhältnismäßig einfach zu wechseln, obwohl der 140er das erste Auto war, was schon serienmäßig Canbus-System drin hatte. Ja, aber Canbus ist Informationsverteilung an die verschiedenen Fensterheber und tralala. Genau, das über eine Bus- die kommunizieren mit einem, genau. mit ihren Steuergeräten. Ja, und also kein dediziertes Kabel zum Stellmotor, sondern eine Leitung, die dann... Eine sehr sparsame Verkabelung. Ja. Okay, eine Weile lang war es ein Problem, bis es die Informationen, die zur Reparatur nötig und zur Diagnose nötig waren, eben durchsickerten in die freie Szene. Und wie gibt's jetzt? Also, wenn ich mir heute so einen 140er kaufen wollen würde, in einem fahrbereiten Zustand, auch so, dass ich nicht so viel dran schrauben müsste, sondern ein bisschen glücklich werden könnte damit. Was würde ich dafür hinlegen? Naja, es kommt drauf an, nicht? Also wenn du jetzt so einen 12-Ender, also den 600 SEL oder S600 dir kaufst, ja, mit Vollausstattung und in einem Zustand, der sagen wir mal, Jahreswagen oder ein bisschen schlechter als Jahreswagen. Wäre also Zustand 2 vermutlich. 2 minus, 2 plus, irgendwas in dem dran. Ja, da würdest du wahrscheinlich so 18.000, 20.000. Die fangen schon an. Also gerade die, sind wir wieder bei dem Begriff Moving Art. Ja. Also wenn man dann den 12-Zylinder, der ist natürlich, also Mercedes 12-Zylinder, puh. Also das ist schon auch was Besonderes, also auch automobilhistorisch was Besonderes. Wobei, also es gibt Leute, die nicht in Deutschland sitzen, also international, die kaufen ziemlich alle 600er auf, nur um an die Motoren ranzukommen für die Supersportwagen. Wie? Welche Supersportwagen? Es gibt ja Autos, die benutzen den 12-Zylinder als Motorenbasis. Ach so, okay. Ja, und Das sollte man denen verbieten, also weil wenn die da die Karosserien wegschlachten, das will man ja nicht. Naja, man will das heißt ja nicht, dass sie die wegschlachten und in die Schmelze stecken, vielleicht verkaufen sie die ja wieder, aber die Autos werden eben geflattert. Naja gut, die kann man dann eben nur für Ersatzteilzwecke verwenden. Nicht? Aber wenn so ein Motor definiert ist, also wenn man den auf den Bock hat und laufen lassen kann und ein paar Werte hat, Verschleißzustand dokumentieren, dann ist der richtig viel Geld wert, ein 12-Zylinder. Also wenn ich jetzt einen völlig kaputten hätte, einfach nur den als Schaustück, quasi nur das nackte Gehäuse, wäre was. Glasplatte drauf, hätte man einen schönen Tisch. Ne? Du hast 6 oder 8 Zylinder? Ich habe 8. 8. 400 SE. Wann baust du ihn auf? Demnächst. Das ist, wenn meine Diät anfängt. Ja, genau. Ach, okay. Also ziemlich zeitgleich. Ja, alles klar. Wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast, dann habe ich wahrscheinlich ein H-Kennzeichen und dann fahren wir in den Sonnenuntergang. Dann fahren wir in den Andreas Kessler, vielen Dank. Tschüss. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.